con me, osservate lì con me. In Italia 640, in Lamagna 231, cento in Francia, in Turchia 91, ma cameriere cittadine, contesse e baronesse, marchesane, principesse, i bambini, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, in Italia 640, in Lavagna 231, cento in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna sono già 1.300, tanto queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, parole, se marchesane, principesse, le tanti, tanti, bravo, voi sapete quel che fa.

fortunatissimo per l'America, fortunatissimo per l'America, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sempre intorno in giro sta mille cucaglie per un barbiere, vita più nobile ma non si dà. Rasori e pettini, lancetti forbici al mio comando, tutto conquista. Rasori e pettini, lancetti forbici al mio comando, tutto conquista. Vela risorsa, poi del mestiere, con la donna, col cavaliere, con la donnetta, tra la la lera, col cavaliere, tra la la la la la la la la la la la la la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. E Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ahimè, che furia, ahimè, che folla, tu bella volta, per carità, per carità, per carità, una volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro, sono qua, dicono qua, dicono là, dicono qua, dicono là, dicono su, dicono giù, dicono su, dicono giù. Pronto, prontissimo, sono come di fulmini, sono fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avrò Figaro, bravo, bravissimo, avrò Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. Di gioia e gioia, con che Vogel fänger bin ich ja, schwitz lustig, heiß, hau, sassa. Ich Vogel fänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeife zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heiß, hauptsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Netz für Mädchen möchte ich, ich find sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die Mädchen mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite, ich wiegte wie ein Kind sie ein. In the shore.

Средине нас я, мне жизнь. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。